Abschnitt 28 aus Auf Schneeschuhen durch Grünland, Band 1. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Auf Schneeschuhen durch Grünland, Band 1 von Fridtjof Nansen. Übersetzt von Mathilde Mann. Kapitel 12. Ein Eskimo-Lager, Teil 2. Als wir eine Weile dagesessen hatten, erhob sich einer der Väter des Zeltes und ging hinaus. Nach einer Weile kehrte er wieder mit einem langen Fangriemen von Seehundshaut zurück, den er, auf einer Pritsche sitzend, auseinanderzurollen begann. Ich betrachtete diese Anstalten ganz verwundert, da ich nicht begreifen konnte, was er damit wollte. Dann aber zog er ein Messer hervor und schnitt ein großes Stück ab, das er einem von uns überreichte. Dann schnitt er ein ebenso großes Stück ab, das er einem anderen von uns gab, und so weiter, bis wir alle sechs unser Ende erhalten hatten. Als diese Arbeit beendet war, sah er uns lächelnd an, äußerst zufrieden mit sich und mit der ganzen Welt. Darauf erhob ein anderer sich, ging hinaus und kam mit einem Stück Seehundsriemen zurück, das uns auf ähnliche Weise zerteilt wurde. Ein dritter, ein vierter und ein fünfter folgten seinem Beispiel, bis wir alle eine ganze Anzahl von Seehundsfellriemen hatten. Die armen Menschen gaben uns das Beste, was sie hatten, in dem Glauben, dass wir Gebrauch davon machen könnten. Es waren Fangriemen, vermittelst welcher man die Fangblasen an den Harpunenspitzen befestigt, da sie auffallend stark sind. Nachdem diese Mildtätigkeit beendet war, saßen wir eine Weile schweigend da und sahen einander an. Ich wartete, dass sie ein Zeichen machen würden, um anzudeuten, dass sie Gegengeschenke von uns erwarteten. Nach einer Weile erhob sich auch der Erste und kam mit etwas zum Vorschein, das er augenscheinlich wie ein seltenes Kleinod bewahrte. Es war nichts Geringeres als eine alte, verrostete, schwerfällige Büchse mit dem merkwürdigsten Hahn, der mir je vor Augen gekommen ist. Er bestand aus einem großen Stück Eisen, in das ein Loch gebohrt war, wohinein man den Finger steckte, um den Hahn zu spannen. Wie ich später erfuhr, war dies die Form der Büchsen, die gewöhnlich auf Grönlands Westküste verwendet und die speziell zur Benutzung in den Kajaks angefertigt werden. Nachdem er uns das Kuriosum mit großem Stolz gezeigt hatte und nachdem wir pflichtschuldigst unserer Bewunderung Ausdruck gegeben hatten, machte er einige sehr bezeichnende Gebärden, dass er nichts habe, was er da hineintun könne. Ich tat eine Weile, als verstehe ich seine Absicht nicht. Als dies aber nicht länger anging, musste ich ihm begreiflich machen, dass ich keine Munition für seine Büchse habe. Er setzte ein sehr enttäuschtes, trauriges Gesicht auf und verwahrte die Büchse wieder. Merkwürdigerweise äußerte keiner der anderen den Wunsch, dass sie irgendeine Erstattung für das uns Geschenkte wünschten. Sie waren die personifizierte Gastfreundschaft und Liebenswürdigkeit. Aber auch sie hatten sicher den Hintergedanken, dass sie Bezahlung für ihre Gaben erhalten würden, was auch selbstverständlich am nächsten Tage der Fall war. Die Gastfreundschaft bei diesen Menschen an der öden Küste Ostgrönlands kennt übrigens keine Grenzen. Selbst ihren ärgsten Feind können sie gut behandeln und mehrere Monate bei sich behalten, wenn die Verhältnisse ihn zu ihnen führen. Die Natur und ihr Nomadenleben hat sie gezwungen, Gastfreundschaft zu üben und anzunehmen, und diese Tugend ist bei ihnen ein Gesetz geworden. Als wir uns so lange im Zelt aufgehalten hatten, wie wir wünschten, was in Bezug auf einige der Gefährten, wie bereits erwähnt, nicht allzu lange war, begaben wir uns wieder ins Freie. Wir suchten uns einen Lagerplatz auf einer Fläche in der Nähe des Landungsplatzes aus und brachten unsere Habe ans Ufer. Sofort stürzte eine Schar von Eskimos auf die Böte und unzählige Hände griffen diensteifrig zu, um unsere Kissen und Säcke den Berg hinaufzutragen. Jeder Gegenstand wurde mit Ausrufen des Staunens betrachtet. Man lachte und amüsierte sich königlich. Besondere Freude und Bewunderung erregten die großen blanken Blechkasten, in denen wir zum Teil unseren Proviant aufbewahrten. Sie gingen von Hand zu Hand, wurden genau untersucht und an allen Ecken und Kanten befühlt. Bald waren die Böte leer und wir wollten sie hinaufziehen, aber sofort griffen alle zu. Man warf die Fangleine ans Land und nun zogen wohl 20 bis 30 Mann, die in einer langen Reihe an den Berg hinaufstanden, um das leere Boot ans Ufer zu bringen. Das war ein Vergnügen. Und als einer von uns auf gewöhnliche Seemannsart anfing zu singen, alle Mann auf einmal, hoi, oh hoi, da erreichte die Freude ihren Höhepunkt. Man stimmte mit ein und lachte, groß wie klein, so dass man fast nicht mehr ziehen konnte. Wir waren ihrer Ansicht nach sicher höchst amüsante Geschöpfe. Bald waren die Böte oben und wir konnten unser Zelt aufschlagen. Dies mussten sie sehen, denn nichts interessiert die Eskimos so wie das, was sich mit ihrer eigenen Lebensweise berührt, wie zum Beispiel das Zelt, die Böte und dergleichen. Das Merkwürdige hierbei erscheint ihnen nämlich nicht überwältigend, das können sie begreifen, und so konnten sie zur Genüge die schnelle Art und Weise bewundern, mit der wir unser kleines Zelt aufschlugen, das so weit einfacher war wie ihre großen, komplizierten Feldzelte, dagegen jedoch lange nicht zu warm. Auch unser Anzug erregte natürlich Erstaunen. Besonders schien die Kleidung der Lappen ihren Beifall zu haben. Die hohen und viereckigen Mützen mit den vier Hörnern und ihre weiten, hemdähnlichen Kittel mit roten und gelben Kanten, das war etwas ganz Merkwürdiges. Wie stieg aber das Staunen, als sie sich am Abend in ihren Rentierwämsern zeigten? Da mussten sie alle hin und sie befühlen und an den Haaren dieses wunderlichen Felles zupfen, denn so etwas war ihnen noch niemals vorgekommen. Dies war ja kein Seehundsfell, kein Bärenfell, auch kein Fuchsfell. Sollte es etwa Hundefell sein? Auf die heulenden Hunde zeigend, fragten sie mit Zeichen und Gebärden, ob es dergleichen sei, aber das war nicht der Fall, und damit war ihre Fantasie erschöpft. Balto redete und machte mit den Händen einige sehr bezeichnende Bewegungen über den Kopf, die das Geweih der Rentiere vorstellen sollten. Aber nein, hier stand ihr Verstand still. Rentiere hatten sie augenscheinlich niemals gesehen. Diese kommen an dem Teil von Grönlands Ostküste, wo sie leben, nicht vor. Wir verteilten unsere Rationen und nahmen unsere Abendmahlzeit vor der Zelttür ein, umgeben von einem großen Publikum. Dort standen Männer, Weiber und Kinder in dreifachem Kreise, aufmerksam beobachtend, wie jeder Bissen Biskuit zum Munde geführt wurde. Wir konnten es nicht beachten, dass ihnen bei diesen Leckerbissen das Wasser im Munde zusammenlief, denn wir hatten nicht mehr Brot, als wir selber gebrauchten. Und wenn wir an alle diese austeilen wollten, so hätten wir tief in den Brotkasten greifen müssen. Angenehm war es freilich nicht zu essen, während so viele Blicke jeden Bissen trockenen Biskuits förmlich verschlangen. Als wir gegessen hatten, gingen wir ein wenig umher und sahen uns im Lager um. Unten am Strande lag eine Anzahl Kajaks sowie ein paar Frauenböte, die für mich natürlich ein großes Interesse hatten. Besonders einer der Männer war sehr eifrig bemüht, mir alles zu zeigen. Jeder Gegenstand, auf den mein Auge fiel, wurde mir sofort durch Gebärden erklärt. Vor allen Dingen war ihm sehr daran gelegen, mir seinen Kajak zu zeigen, der schön mit Knochen verziert war, und alle seine Waffen, die sich in gutem Stand befanden und reich mit Knochenschnitzereien geschmückt waren. Sein größter Stolz war jedoch seine Harpune, die, wie er mir triumphierend zeigte, eine lange Spitze aus dem Zahn eines Narwals hatte. Er erklärte mir auch sehr anschaulich, wie das Wurfbrett benutzt wird und wie die Harpune vermittels derselben mit größerer Kraft geschleudert werden kann. Auf seine Waffen und seinen Kajak ist übrigens jeder Eskimo stolz und auf ihre Verzierung legt er großes Gewicht. Inzwischen war die Sonne untergegangen, die Nacht war hereingebrochen und das wunderbar Märchenhafte dieser ganzen Szene und dieser Menschen, die an allen Ecken und Kanten von Eis und Schnee umgeben sind, trat jetzt nur noch mehr hervor. Dunkle Gestalten bewegten sich auf dem Berge hin und her. Am eigentümlichsten nahm sich die Silhouette der Frauen aus, die ihre Kinder in den Amauten trugen. Sie sahen aus, als trugen sie große Buckel auf dem Rücken. Fußnote: Die Amaute ist ein jackenähnlicher Kragen, der von den Frauen getragen wird, welche Säuglinge haben. Auf dem Rücken derselben befindet sich eine beutelähnliche Erweiterung, in der das Kind gut und warm ruht. Ein Riemen, der über die Hüfte und die Amaute gebunden wird, hindert das Kind, zu tief in den Beutel hinabzusinken. So kann es auf dem Rücken bei aller möglichen Arbeit mitgenommen werden. Es geht mit der Mutter ins Gebirge, es begleitet sie beim Rudern etc. Eine Eskimo trennt sich nur selten von ihrem Säugling. Ende der Fußnote. Durch die dünnen Darmvorhänge drang aus jedem Zelt ein rötlicher Schimmer, welcher der Szenerie einen eigenartigen Anstrich von Gemütlichkeit und Wärme verlieh und der die Gedanken weit fortschweifen ließ. Er glich dem Schein von bunten Papierlaternen und erinnerte unwillkürlich an illuminierte Gärten und Sommerfeste in der Heimat. Aber hinter diesen Vorhängen lebte ein sorgloses, glückliches Volk, das vielleicht mindestens ebenso glücklich war wie manche Völker jenseits des Ozeans. Es wurde allmählich Zeit, unsere Kojen aufzusuchen. Wir bedurften der Ruhe gar sehr, denn in den letzten 24 Stunden hatten wir nur wenig Schlaf bekommen. Wir bereiteten unsere Schlafsäcke auf den Boden des Zeltes und rüsteten uns zum Schlafengehen. Dieser Prozess war abermals von größtem Interesse für die Eskimos. Es sammelte sich sofort ein dichter Kreis von Zuschauern um unsere Zelttür. Ich muss gestehen, es waren nicht Männer allein, auch das schöne Geschlecht war sehr stark vertreten. Es schien sie nicht im Mindesten zu genieren, dass wir ein Kleidungsstück nach dem anderen ablegten, bis wir schließlich fast ganz entblößt dastanden. Aber was sollten wir nun anfangen? Es würde nicht sehr höflich gewesen sein, wenn wir die Damen gebeten hätten zu verschwinden und wenn wir ihnen hätten auseinandersetzen wollen, dass es nach unseren Begriffen sehr anstößig sei, wenn Damen beim Auskleiden der Herren zugegen sind, so würden wir, falls es uns überhaupt gelungen wäre, uns verständlich zu machen, sicher ihr Staunen und ihre Entrüstung hervorgerufen haben. Auf der anderen Seite war es doch zu viel verlangt, dass wir aus diesem Grunde ganz auf unsere Nachtruhe verzichten sollten. Also gingen wir mit Todesverachtung an unser Werk. Große Heiterkeit erregte es, als wir schließlich in unsere Schlafsäcke krochen und ein Körper nach dem anderen verschwand, bis von der ganzen Expedition nichts als 6 Köpfe mehr sichtbar war. Dann wurde die Zelttür zugezogen und gute Nacht gesagt. Diese Nacht konnten wir ruhig und ohne Wache schlafen und wir schliefen gut, trotz Hundegeheul und Spektakel. Erst spät am Morgen erwachten wir und hörten die Eskimos, die sich draußen geschäftig hin und her bewegten. Durch die Spalte in der Zelttür konnten wir sie sehen, wie sie ungeduldig auf und niedergingen, voller Erwartung, dass die Zelttür sich öffnen würde, damit sie ihre Augen wieder an all dem Wunderbaren da drinnen weiden könnten. Wir sahen, dass sie heute, wahrscheinlich uns zu ehren, ihre besten Kleider angelegt hatten. Ihre reinen, weißen Überziehjacken oder Hemden aus Darmhäuten leuchteten aus der Ferne wie weiße Leinwand und sie wandelten auf und ab, sich an ihrer eigenen Pracht ergötzend. Bei unseren Böten stand eine ganze Versammlung. Einige von ihnen waren hinaufgeklettert, andere von ihnen standen ringsumher und jeder einzelne Gegenstand, jeder Eisenbeschlag wurde befühlt und untersucht, nichts aber wurde beschädigt. Dann wurde die Zelttür geöffnet und sofort scharten sich mehrere Kreise von Zuschauern um dieselbe, einer hinter dem anderen. Man stellte sich auf die Zehen, sie standen Kopf an Kopf da, um zu sehen, wie wir in unseren Säcken lagen, wie wir herauskrochen und wie jedes einzelne Kleidungsstück angelegt wurde. Das größte Staunen und die größte Verwunderung erregte ein bunter Gürtel, den Christiansen trug, und der mit strahlend bunten Perlen geschmückt und mit einer großen Messingschnalle auf dem Magen geschlossen war. Diesen Gürtel mussten sie in die Hand nehmen, nach allen Richtungen hin befühlen, und dann fingen sie natürlich wieder an zu brüllen wie Kühe. Nachdem er seine Jacke angezogen hatte und vor dem Zelte stand, kam sogar ein Mann auf ihn zu, hob die Jacke in die Höhe, um den Gürtel zu sehen. Dann wurde unser Frühstück, das aus Biskuits und Wasser bestand, in tiefem Schweigen vor ihren Augen verzehrt, gerade so wie am vorhergehenden Abend. Nachdem wir gegessen hatten, machten wir einen Spaziergang ins Freie. Wir hatten uns vorgenommen, unser Leben an diesem Morgen ein wenig zu genießen und uns die Menschen genauer anzusehen, ehe wir weiterfuhren. Ich versuchte unbemerkt eine fotografische Aufnahme von dem doppelten Zuschauerkreis, der unsere Zelttür umringte, zu machen. Als ich aber den Apparat auf sie richtete, wurden einige von ihnen auf mein Tun aufmerksam, und nun stoben sie auseinander, als fürchteten sie, dass eine Gewehrsalve oder irgendeine andere Zauberei aus dem Apparat herausfahren werde. Gleich darauf machte ich einen Versuch, eine auf dem Berge sitzende Gruppe zu fotografieren, aber mit demselben Resultat. Endlich wandte ich das Gesicht ab, tat, als beschäftige ich mich mit etwas ganz anderem, wodurch ich ihre Aufmerksamkeit teilweise ablenkte, und nun gelang es mir wirklich, einige Aufnahmen zustande zu bringen. Darauf machte ich einen Rundgang durch das Lager mit meinem fotografischen Apparat. Vor einem kleinen Zelt, das abseits ganz für sich lag, traf ich eine ungemein freundliche Dame, die augenscheinlich die Hausfrau der Zeltfamilie war. Sie war verhältnismäßig jung, hatte ein sympathisches Äußeres, ein lächelndes Antlitz mit zwei schräge liegenden, schmeichelnden Augen, die sie auf eine höchst kokette, anziehende Weise zu benutzen wusste. Ihre Kleidung war zwar nicht sehr elegant, was seinen Grund wohl darin hatte, dass sie bereits verheiratet und versorgt war. Auf dem Rücken in der Amaute trug sie ein kleines schwarzes Kind, an dem sie große Freude zu haben schien. Gleich vielen der anderen Mütter war sie eifrig bemüht, das Kind dazu zu bewegen, seine dunklen Guckäuglein aufzusperren und meine Wenigkeit anzuschauen. Dies war auch eine Art und Weise, sich beliebt zu machen. Wir verkehrten überhaupt sehr gemütlich miteinander und es gelang mir, unbemerkt einige Bilder aufzunehmen. Dann kam der Hausherr aus dem Zelt und schien keineswegs überrascht zu sein, als er seine Gattin in einem Tete-a-Tete mit einem fremden Herrn antraf. Er hatte offenbar geschlafen, und da ihn das helle Tageslicht zu blenden schien, setzte er sich einen Schirm oder vielmehr eine große hölzerne Schneebrille über die Augen. Er war ein stark, knorriger, treuherzig aussehender Mann. Gegen mich war er sehr freundlich und zeigte mir viele seiner Sachen. Besonders schien er sehr stolz auf seine Kajakmütze zu sein, die ich absolut aufsetzen musste, während er ohne weiteres meine Mütze auf seinen Kopf setzte. Dies alles war mir sehr wenig angenehm. Ferner zeigte er mir sein Frauenboot und noch mancherlei anderes, bis ich weiterzog. Wir blickten auch durch die Türen verschiedener Zelte. In dem einen waren zwei junge Mädchen damit beschäftigt, eine große Möwe aus einem Kochtopf zu ziehen und zu verzehren, indem sie jede an einem Ende anbissen und vor lauter Wohlbehagen über das ganze Gesicht lachten. Der größte Teil der Federn saß noch an dem Vogel, aber das schien nicht zur Sache zu tun. Sie spuckten sie wahrscheinlich wieder aus. Einige Frauen hatten bemerkt, dass die Lappen Quickgras in ihren Kumagen trugen. Und nun kamen sie mit großen Vorräten für jeden von uns herbeigeschleppt, wobei sie sehr kokett lächelten. Wir dankten natürlich verbindlichst, indem wir unsererseits huldvoll lächelten. Da machten sie uns Zeichen, ob wir ihnen nicht dafür einige Nähnadeln schenken wollten. Das hätte ich nun ganz gut tun können, da ich allerlei dergleichen mitgenommen hatte, in der Absicht, es als Tauschmittel zu verwenden, wohl wissend, dass man an der Ostküste von Grönland großen Wert auf so etwas legt. Es war jedoch meine Absicht, es für eine eventuelle Überwinterung aufzubewahren, wo es mir sehr zustatten kommen würde. Stattdessen schenkte ich ihnen aber einen Blechkasten, der hermetisch verschlossene Sachen enthalten hatte. Sie waren ganz außer sich vor Freude darüber. Ihre Augen glänzten und sie sprangen im Kreise umher, um den anderen ihren Schatz zu zeigen. Das Quickgras war uns sehr willkommen, denn das der Lappen ging bereits auf die Neige und ohne Gras in ihren Schuhen fühlen diese Menschen sich unbehaglich. Im Übrigen hatten sie allerlei an dem Quickgras der Eskimos auszusetzen. Es war nicht zur rechten Jahreszeit gesammelt und nicht frisch geschnitten. Es nützte nicht, ihnen auseinanderzusetzen, dass die Eskimos in der Regel keine größeren Vorräte einzusammeln pflegen, als notwendig ist. Aber nun wurde es bald Zeit für uns aufzubrechen. Wir fingen allmählich an, unsere Vorbereitungen hier zuzutreffen. Da kam ein Mann und befragte uns durch Zeichen, ob wir nordwärts zu fahren gedächten. Als wir dies bejahten, klärte sein Antlitz sich plötzlich auf, denn auch er und seine ganze Sippschaft wollten gen Norden ziehen. Er lief sofort zurück, um diese Neuigkeit zu verkünden, und nun entstand ein reges Treiben in dem ganzen Lager. Europäer und Eskimos machen sich eifrig daran, ihre Zelte abzubrechen, die Böte ins Wasser zu setzen und sie zu beladen, während die Hunde um die Wette heulen. Die Bewohner des Zeltes, in welchem wir am vorhergehenden Abend gewesen waren, wollten gen Süden ziehen. Ehe wir uns also trennten, erwiderten wir natürlich die Geschenke, die wir erhalten hatten. Mit einigen Blechdosen begab ich mich deswegen in das Zelt, wo ich einige der Männer halbnackt bei der Mahlzeit sitzen fand. Als jeder von ihnen eine Blechdose erhalten hatte, waren sie sehr erfreut und einige von ihnen zeigten uns, wie sie in Zukunft als Trinkgefäße benutzen wollten. Vor dem Zelt traf ich den Mann mit der Büchse. Er drückte mir abermals seinen Wunsch aus, etwas Pulver zu erhalten. Als ich aber eine Blechdose holte und ihm die gab, beruhigte er sich damit und freute sich scheinbar sehr. Bald waren alle die großen Feldzelte abgebrochen und in die Böte geschafft. Es war erstaunlich, wie schnell die Eskimos sich zur Abreise rüsten konnten mit all ihrem irdischen Hab und Gut und ihrem ganzen Hausstand. Aber da waren ja freilich auch viele Hände, die zugreifen konnten. Wir selber waren auch beinahe reisefertig, als einer unserer Säcke platzte und ein darin enthaltenes Gefäß mit Salz sich über einen großen Teil des Proviants ergoss. Dies musste sofort wieder in Ordnung gebracht werden, weshalb unsere Abreise sich ein wenig verzögerte und wir von den Eskimos Abschied nahmen. Zwei Frauenböte gingen gen Süden, wo gutes Fahrwasser war, während zwei andere Frauenböte bald darauf in nördlicher Richtung hinter einer Landzunge verschwand. Die Kajakmänner zögerten noch. Sie mussten noch etwas gründlicher und intimer Abschied voneinander nehmen, ehe sie sich, voraussichtlich auf mehrere Jahre, trennten. Und nun wurden wir Zeugen der komischsten Szene, die mir in meinem ganzen Leben vorgekommen ist. Es waren wohl im Ganzen 12 Kajaks, die sich in schnurgerader Linie dicht nebeneinander legten, als marschierte eine Rotte Soldaten auf. Ich wurde auf dies sonderbare Manöver aufmerksam und war gespannt, was nun kommen würde. Aber ich sollte nicht lange in Ungewissheit bleiben, denn nun wurden die Schnupftabakhörner herausgeholt und gingen von Mann zu Mann. War das ein Geschnupfe? Man öffnete das Horn und fuhr sich kräftig damit in die Nasen. Jedes Nasenloch wurde ganz voll Schnupftabak gepfropft. Es waren mehrere Hörner in Wirksamkeit und jedes Horn machte zweimal die Runde. Man kann sich vorstellen, welche Quantitäten verbraucht wurden. Einige von ihnen niesten derartig, dass es mich Wunder nahm, sie nicht mit ihren Kajaks kentern zu sehen. Ich wollte eine fotografische Aufnahme von dieser Szene machen, da aber löste sich die Linie auf und ein Kajak nach dem anderen flog dahin durch das Eis. Es ist Sitte bei den Eskimos der Ostküste, sich gegenseitig mit Schnupftabak zu traktieren, ungefähr wie die norwegischen Bauern sich gegenseitig in Schnaps zutrinken. In diesem Fall hatten nur diejenigen, die aus dem Süden kamen und nach Norden gingen, etwas, womit sie traktieren konnten. Sie kamen scheinbar von den dänischen Kolonien am Kap Farvel, während die nach Süden ziehenden sich offenbar auf der Reise dorthin befanden. Diese Geschäftsreisen unternehmen die Eskimos an dieser Küste leider häufig. Sie haben einen langen Weg bis zu dem Kaufmannsladen. Um aus ihrer Heimat dorthin zu gelangen, gebrauchen diejenigen, welche am nördlichsten wohnen, gewöhnlich ein paar Jahre. Eine solche Geschäftsreise hin und her kann also 4 Jahre währen, und man kann sich denken, dass die einzelnen Menschen in ihrem Leben nicht viele solcher Reisen machen können. Und doch geschieht es häufig genug, um einen schädlichen Einfluss zu haben. Nun sollte man annehmen, dass es das Bedürfnis nach einzelnen, ihnen nützlichen Dingen sei, welche die Eskimos zu diesen Reisen veranlasste. Das ist jedoch nicht zutreffend, denn die eigentliche Triebfeder ist ihre Sucht nach Tabak. Das Rauchen und Kauen des Tabaks kennt man an der Ostküste Grönlands nicht. Dafür schnupft man aber stärker, als ich es je für möglich gehalten. Der Tabak wird gewöhnlich in Rollen gekauft, sogenannter holländischer Rollentabak, zerschnitten und getrocknet, über der Lampe und zwischen 2 flachen Steinen zerrieben. Man vermischt ihn mit fein gestoßenem Kalkspat, mit Quarz oder dergleichen, um ihn zu verlängern. Einige behaupten, dass dies geschieht, um ihn wirksamer zu machen. In Klammern Fragezeichen. Ende von Abschnitt 28, gelesen von Jessi, Dessau-Roßlau, im Oktober 2024.